Regen oder Schnee, Tiefstwerte 0 bis minus 3 Grad. Morgen wenig Änderung, am Montag und Dienstag zunehmend sonnig, Tageshöchstwerte dann 0 bis 5 Grad. Soweit die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks, 15.04 Uhr. Die Verkehrsredaktion meldet, A8 München Richtung Salzburg, zwischen Weyern und Irschenberg stockender Verkehr. A9 München Richtung Nürnberg, zwischen Pfaffenhofen und Langenbruck Stau und stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. A92 Deggendorf Richtung München, zwischen Eching Ost und Kreuzneufahren Behinderungen nach einem Fahrzeugbrand. Und A96 Lindau Richtung München, zwischen Bad Wörishofen und Buchloe Ost steht ein defektes Fahrzeug. Soweit diese Hinweise aus der Verkehrsredaktion. Bayern 2 Hörspiel. Vor 75 Jahren, am 22. Januar 1945, starb in Jerusalem die deutsch-jüdische Dichterin und Dramatikerin Else Lasker-Schüler. Geboren wurde die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte, wie Gottfried Benn sie nannte, 1869 in Wuppertal-Elberfeld. Die exzentrische Lasker-Schüler verfasste neben Lyrik- und Prosaliteratur auch Essays, Theater- und Literaturkritiken. 1932 erhielt sie für ihr Gesamtwerk den Kleistpreis. Ein Jahr später musste sie aus Nazi-Deutschland flüchten. Zunächst lebte sie in der Schweiz, ab 1939 in Palästina. Lasker-Schülers Briefroman »Mein Herz«, die Vorlage für das folgende Hörspiel, erschien 1912. Er gilt als Schlüsselroman der Berliner Moderne und ist ein virtuoses Vexierspiel zwischen Realität und Fantasie, das am Vorabend des Ersten Weltkrieges geschrieben ein atemberaubendes Bild der kreisenden Weltfabrik Berlin entwirft. Mein Herz. Ein Liebesroman mit wirklich lebenden Menschen. Von Else Lasker-Schüler. Bearbeitung Regine Arem. Herwart Walden an Karl Kraus. Brief vom 26. August 1911. Begebe mich nun auf die schon länger geplante Nordlandreise, zu der mich Kurt Neimann eingeladen hat. Habe so lange gezögert, bis sichergestellt war, dass ich meiner Frau genügend Geld zurücklassen kann. Wir fahren morgen früh nach Kopenhagen und Christiania. Wohin wir weiterfahren? Bergen wahrscheinlich. Dass Kurtchen dich mitgenommen hat nach Schweden, Herwart, ist direkt eine Freundestat. Kurtchen wird erster Staatsanwalt werden und euch kann nichts mehr passieren. Aber mir kann was passieren. Ich habe niemanden, dem ich meine Abenteuer erzählen kann. Aber wenn es euch interessiert? Vorgestern war ich mit Gertrude Barison in den Lunapark gegangen, leise in die ägyptische Ausstellung. Als ob wir sowas Süßes vorausahneten. Und tatsächlich, bei den Bauchtänzerinnen ereignete sich eines der Wunder meines arabischen Buches. Ich tanzte mit Min, dem Sohn des Sultans von Marokko. Wir tanzten wie zwei Tanzschlangen oben auf der Islambühne. Wir krochen ganz aus uns heraus, nach den Locktönen der Bambusflöte des Bändigers, nach der Trommel, pharaonenalt mit den ewigen Schellen. Wir verirrten uns nach Tanga, stießen kriegerische Schreie aus, bis mich sein Mund küsste, so sanft, so inbrünstig. Und ich hätte mich geniert, mich zu sträuben. Seitdem kann ich nicht ohne zu brennen an seine Augen denken. Schmale, lässige Flüsse, die sich in den Nil betten. Min ist kein Sklave. Min ist ein Königssohn. Min ist ein Krieger. Min ist mein biblischer Spielgefährte. Gestern war eine Hochzeit angezeigt an allen Litfaßsäulen. Sollte er sich verheiratet haben? Lieber Herwart, zum Wohlsein Kurtchen. Habt ihr schon eine andere Landschaft betrachtet wie ein Café? Es gibt wohl da oben nur Schneefelder und weiße Berge und was weiß noch. Ich habe mich endgültig in den Slawen verliebt. Ich möchte ihn immer nur anschauen, wie ein Gemälde auf Altmeistergrund. Eine Feuerfarbe hat sein Gesicht. Ich verbrenne beim Anschauen und muss immer wieder hin. Du brauchst gar keine Angst zu haben, Herwart. Er hat mir auf meinen Liebesbrief gar nicht geantwortet. Es verriet mir jemand im Vertrauen. Er will sich mit dir nicht entzweien. Er ist Literat. Was sagst du zu solch einer Feigheit? Ihr braucht also noch lange nicht zu kommen. Gute Nacht, Herbert, liebes Kurtchen. Liebe Nordpolforscher, ihr könnt lachen. Ich habe aber die ganze Nacht nicht geschlafen. Einmal war es kalt, einmal heiß, dann stürmte es Herbst und dazwischen glühte eure Mitternachtssonne. Ich weiß nämlich gar nicht genau, wen ich liebe. Den Slawen oder den Bischof? Oder sollte ich mich immer noch nicht von Min trennen können? Der Bischof ist von mir seit gestern zum Erzbischof ernannt worden. Er spricht, wie ich träume. Auch versteht er unausgesprochen, meine Wünsche zu erfüllen. Er wandelt mit mir durch schwermütige Wälder, über Rosenpfade. Oder wir suchen mitten in der Gespensterstunde rissige Straßen auf, die auf die Spree blicken. Finster wie das Auge des Arbeiters. Und jeden Tag bekomme ich vom Bischof einen Brief. Es sind die schönsten Briefe, die ich je gelesen habe. Ich lese sie laut mit der Stimme des Slawen. Und wie geht es euch? Ihr seid wohl am Wendekreis des Schneehuhns angelangt. Erkälte dich nur ja nicht, Herwart. Liebe Kinder, kommt ihr bald nach Hause? Der Erzbischof und der Slave sind heute schon vor 11 aufgestanden und verließen zusammen das Café. Wenn sich nun der Erzbischof und der Slave alles sagen. Der Slave findet es, scheint's politischer in deiner Abwesenheit, Herwart, sich nicht mit mir zu befassen. Er spielt den Ehrenmann. Der dicke Caius Maius blieb bei mir am Tisch sitzen. Caius Maius, Cäsar von Rom. Wenn er nur nicht immer von Literatur redete. Solange es von meinen Versen handelt, geht es ja noch. Aber fängt er von Aristophanes an zu quatschen, soll ihn Dantes Hölle holen. Ohne dich, Herwart, geht es hier doch nicht. Du hilfst mir immer in solchen Angelegenheiten. Auch geniere ich mich, jemanden zu bitten, mir die Kommas zu machen. Was mir noch einfällt, Kurtchen. Herbert hat seine Taschentücher vergessen. Leih ihm von den deinen. Du kriegst sie gewaschen zurück. Liebe Rentiere, ich freue mich so auf euer Geweih. Aber ich dachte mir gleich, dass ihr so leicht nicht von der Schlittengegend fortkämet. Ich habe zu früh Schluss mit meinen Briefen an euch gemacht und empfing schon viele bedauernde Anfragen deswegen. Also bleibt noch ein bisschen, friert noch ein bisschen. Käthe Perseno an Karl Kraus. Brief vom 23. September 1911. Nun ist schon der 5. Norwegenbrief im Sturm erschienen. Unsere Freundin schreibt weiter. Obwohl die beiden Nordlandfahrer längst schon wieder nach Berlin zurückgekehrt sind. Aber die Nachfrage nach den Briefen war so ungeheuer, dass sie einfach weiterschreiben musste. Das Pikante, sie lässt ihren Mann Herwart Walden Liebesbriefe, die an andere Männer gerichtet sind, in seiner eigenen Zeitschrift öffentlich abdrucken. Das ist doch allerhand. Und selbst im Sturm, der ja das Modernste ist, was man hier in Berlin lesen kann, etwas Ungeheuerliches. Ich muss euch ein Geheimnis anvertrauen. Gestern in der Nacht, der Himmel war eine Mischung von Taubenblau und Stern, gingen der Bischof und ich in eine kleine Kneipe in der Mommsenstraße. Aber ich hatte kein Geld mehr bei mir, als gerade noch für ein Glas Wasser das Trinkgeld kostet. Der Bischof wollte aber durchaus Burgunder trinken, weißen Burgunder. Er beteuerte mir, dass durch sein Herz Burgunder ströme. Er wollte mich durch die Blume des Weines von seiner reinen Liebe verständigen. Aber ich sagte ihm, ich hätte kein Geld. Und er war sehr niedergeschlagen, dass ich von ihm nichts annehmen wollte. Meint ihr, ich hätte mit ihm Burgunder trinken sollen? Oder Goldwasser? Ich will euch offen sagen, wir haben Goldwasser getrunken. Ich liebe seitdem den Bischof und ich habe ihm erlaubt, meine Haare zu küssen. Er sagt, sie duften nach Lavendel. Ich habe hier nun keinen Menschen, dem ich das alles erzählen kann. Kommt bald wieder. Ich bin nun zwei Abende nicht im Café gewesen. Ich fühle mich etwas unwohl am Herzen. Dr. Döblin vom Obern kam mit seiner lieblichen Braut, um eine Diagnose zu stellen. Er meint, ich leide an der Schilddrüse. Aber in Wirklichkeit hatte ich Sehnsucht nach dem Café. Heimlich halten wir das Café alle für den Teufel. Aber ohne den Teufel ist nun mal nichts. Liebe Kinder, ich habe euch schnell was Schmerzliches zu sagen. Min, der Sohn des Sultans von Marokko, ist entführt worden von einer Undame. Gestern sind meine Rosa und ich fast überfallen worden. Ihr Fritze war es, der doch so ungefährlich aussieht. Sie hat ihm in der letzten Zeit dieselben Briefe geschrieben, die ich ihr an dich und Kurtchen vorlas. Was wir so alles durchmachen. Auch geht es mir materiell schlecht. Im Café habe ich große Schulden. Beim Ober vom Mittag ein Paradeishuhn mit Reis und Apfelkompott. Beim Ober von Mitternacht ein Schnitzel mit Bratkartoffeln und Preiselbeeren und ein Vanilleeis, ein ganzes zu 50 Pfennig. Martha Helmut, die Zauberin Helmüte aus meinem Sankt-Peter-Hille-Buch, lieh mir einen Groschen fürs Nachhausekommen, sonst hätte ich wieder mein Wort nicht halten können. Und nachher kam Rechtsanwalt Caro. Er ist direkt ein Gentleman. Er gab mir für dich 10 Mark. Er sei dir das schuldig. Als ich dann Lachs mit Buttersoße gegessen hatte, fiel mir ein, es war eine elegante Ausrede von ihm. Was man doch an Kleingeld zugrunde geht. Euer Krösus. Lieber Harvard, edles Kurtchen. Ich habe mir seit einigen Tagen vorgenommen, Karl Kraus, der Dalai Lama in Wien, soll außerdem Minister werden. Ich sehe ihn überhaupt nicht mehr anders, als auf einem mächtigen Stuhl sitzen. Ich hätte die Angelegenheit Dalai Lamas längst zur Sprache gebracht, aber die Leute lächeln immer langwierig, wenn ich was sage. Auch verstehen sie nicht, aus meinen gaukelnden Worten ein Seil zu spannen. Nur der Minister freut sich meiner Sprünge. Er ist ernst genug. Karl Kraus in der Fackel vom 1. Januar 1911. Nicht oft genug kann diese taubstumme Zeit durch einen Hinweis auf Else Laskers Schüler gereizt werden, die stärkste und unwegsamste lyrische Erscheinung im modernen Deutschland. Das hier aus der Berliner Wochenschrift Der Sturm zitierte Gedicht gehört zu den entzückendsten und ergreifendsten, die ich je gelesen habe. Und wenige von Goethe abwärts gibt es, in denen so wie in diesem Tibet-Teppich Sinn und Klang, Wort und Bild, Sprache und Seele verwoben sind. Ihr beiden, ich kann euch heute nur eine Postkarte schreiben. Der Bischof telefoniert eben, ob wir gleich etwas in Sibirien spazieren gehen wollen. Wir nennen nämlich die Gegend am Lützower Platz in Charlottenburg Sibirien. Wir haben überhaupt viel gleiche Empfindungen beim Anschauen der Welt. Ich lehne, seitdem ich ihn kenne, oft an schwarz angestrichenen Wänden der Häuser und werde süß. Wenn er nicht mit mir spielen würde. Ich müsste verdorren in der Nüchternheit von Berlin. Kürzlich standen wir auf der Brücke, die zur Siemens-Fabrik führt, in der Nacht. Wir hätten uns fast geküsst. Aber ich entschwand seinen Lippen. Ohne es zu wollen. Wir sind auch beide zu weiß. Wenn wir erröteten im Küssen, wäre wie Blut, vielleicht wie Mord. Ich muss euch das alles sagen. Liebet mich dafür. Lieber Herwart, liebes Kurtchen, bleibt noch so lange, wie es euch gefällt. Ich freue mich ja so, dass ihr euch erholt habt, auch über eure schönen, interessanten Ansichtspostkarten. Heute stellte ich dem Bischof eine Sängerin vor, weil sie der Talisman-Fotografie ähnlich sieht, die er in seinem Portfolio trägt. Nun soll er in Wirklichkeit seinen Typus Angesicht von Angesicht sehen. Ich glaube zwar, er ärgert mich nur mit ihr, aber ich will mich lustig rächen. Felicitas trägt seidene Strümpfe. Mit Wohlgefallen bemerkte das der Bischof. Auch stellte er Vergleiche an zwischen mir und ihr. Das nehme ich ihm übel. Ich glaube, ich mag ihn nicht mehr leiden. Zum Abschied gab ich ihm lächelnd die Hand. Leben Sie wohl, Herr Erzbischof. Sie behaupteten, die Kultur der Ägypter über alles zu lieben und vergaßen, dass man eine pharaonische Prinzessin nicht neben ein deutsches Porzellangänschen stellen darf. So sagte ich ihm. Herr Ward, heute gab's wieder Aufschnitt bei mir. Dabei esse ich so gerne Ente mit Mirabellen. Ich hatte geradezu Sehnsucht nach Kempinski, trotz der gierigen Philister an den Nebentischen. Ich fühle wohl in den beiden Malen, wo wir dort aßen, dass auch in dir verborgen wie in allen Männern das Talent zum Bon Vivant steckt. Aber ich auch nicht alleine die Dichterin und die Tino von Bagdad bin, nicht nur der Prinz von Theben, zu guter Letzt nicht nur als Yusuf der Ägypter existiert habe, sondern ich auch ein ganz kleines Mädchen sein kann, das zum ersten Mal von einem Herrn zu Kempinski zum Abendbrot mitgenommen wird und Geschmack an Kaviar und Ente mit Mirabellen findet, sich aber noch schüttelt entsetzt vor der Schnecke in der geöffneten Muschel. Weißt du noch unsere Angst, dass jemand uns von dem Bekannten sehen würde? Unser Verhältnis? Ich trank aus deinem Glas Rotwein und du machtest mir Komplimente meiner schmalen Fußgelenke wegen. Du versprachst mir, seidene Strümpfe zu kaufen und eine weiße Feder für meinen Strohhut. Du hast so emsig und süß zu mir gesprochen und ich vergaß wirklich, dass ich deine Frau war und machte mich über deinen Drachen daheim lustig, über ihre finstere Stirn. Aber ich werde nie dein stutziges Gesicht vergessen. Da wusste ich, dass du schon öfters mit kleinen Mädchen im Kempinski soupiert hast, die deine Frau ihrer fanatischen Galiläa-Stirn wegen verspotteten. Herr Ward und Kurt, ich muss euch heute Nacht noch etwas Seltenes erzählen. Stefan George ist mir in der Dunkelheit begegnet. Er trug einen schwarzen Samtrock, ließ die Schulter hängen, wie müde von der Last des Flügels. Ich schrie ganz laut. Ich bin einem Erzengel begegnet, wie er gemalt ist auf den Bildern Dürers. Lieber Harvard und Kurt, ich habe das Kaffee satt. Aber damit will ich nicht behaupten, dass ich ihm Lebewohl für ewig sage oder fahre dahin Zauberkarren. Im Gegenteil, ich werde noch oft dort verweilen. Gestern ging es Tür auf, Tür zu, wie in einem Bazar. Nicht alles dort ist echte Ware. Imitierte Dichter, falsches Wortgeschmeide, Simili-Gedanken, unmotivierter Zigarettendampf. Warum es einen so ins Café zieht und warum man überhaupt in Berlin wohnen bleibt, in dieser kalten, unerquicklichen Stadt. Eine unumstößliche Uhr ist Berlin. Sie wacht mit der Zeit. Wir wissen, wie viel Uhr Kunst es immer ist. Und ich möchte die Zeit so gern verschlafen. Ich langweile mich furchtbar. Die ganzen Geliebten sind mir untreu geworden. Den Slaven kann ich ja nicht mehr ausstehen. Und der Bischof ist mir zu wertvoll zum Spiel. Min ist herabgekommen durch die Undam. Ich weiß gar nicht mehr, ob er in Berlin ist. Ich bin inwendig wie ein Keller, wie Sibirien ohne Duft. Ich bin so allein. Ich bin die letzte Nuance von Verlassenheit. Es kommt nichts mehr danach. Was nützen mir deine lieben Briefe und Postkarten? Ich kenne dich und du kennst mich. Wir können uns nicht mehr überraschen. Und ich kann nur leben von Wundern. Denk dir ein Wunder aus. Bitte. Ihr Skiläufer! Oder lauft ihr nicht Ski? Wie ich noch so oberflächlich fragen kann und bin doch in der größten Besorgnis, wo ich mein Manuskript unterbringe. Ich muss doch meine Familie ernähren. Ich meine meinen Paul in allen Schmeichelnamen. Er will nun endlich eine Lokomotive mit 4 oder 40 Volt elektrischer Kraft haben oder einen Dampfkessel, der täglich 100 Kubikmeter verträgt, 50 Pferdekraft stark ist. Ich bitte ihn gar nicht mehr um Einschränkung seiner Wünsche. Er wird wütend über meine Unwissenheit in technischen Dingen. Ich glaube, er ist Edison. Ihr müsst nur seine Modelle für sein neues Luftschiff sehen. Er erklärt mir unermüdlich von Propellern. Morgen muss ich alles auswendig wissen. Ich habe mir was geboren. Wo bringe ich nur schnell mein Manuskript unter? Erkundigt euch doch mal in Norwegen nach einem blutmutjungen Verleger. Der Bischof fragte mich, ob er mir eine Freundin vorstellen dürfe. Als meine Erkundigungen nach ihren Vermögensverhältnissen ungünstig ausfielen, antwortete ich meinem Bischof, dass ich mir diesen Luxus nicht erlauben könnte. Ich kann doch nicht alle Menschen in meiner bösen finanziellen Lage umsonst kennenlernen. Liebe Jungens, ich möchte euch heute Abend nur sagen, Berlin ist eine kleine Stadt. Täglich schrumpft sie mehr und mehr ein. Groß ist eine Stadt nur, wenn man von ihr aus groß blicken kann. Berlin hat nur ein Guckloch, einen Flaschenhals, und der ist auch meist verkorkt. Selbst die Fantasie erstickt. Gute Nacht. Herwart, Kurtchen, ohne Peter Baum kann ich nicht leben. Er rügt mich nie. Er findet, alles passt zu mir, was ich tue. Auch, dass ich diese Briefe gleich an den Sturm schicke und nicht erst an euch. Peter Baum findet nichts dabei. Aber er ist ein Schaf. Er grast immer auf der Wiese bei seiner Mutter. Und immer kann er nicht loskommen von Hans oder einem anderen Cousin des Wuppertals. Den ganzen Tag habe ich gestern auf ihn gewartet. Ich schrieb 3-mal denselben Brief an ihn, auf Wuppertaler Platt. Lever Peter Bohm, küm oder küm nicht, olet Mensch. Ich kann dich so viel zu erzählen, ich weiß nicht, wenn ich von der 3 Arbeiter lebe. Den Frederik oder den Willem oder den Ostpreußen. Du sollst mich helfen, zu sinnen, damit Rennfee. Für wahr bist du denn geboren? Und leih mich in Kasten, meine Kinder. Ich kann für dich keine Kartoffel mehr im Hus und nix zu freiten. Ich gebe dich wer, so wie mein Gelegenheitstrauerspiel der Wupper abgeführt wird. Der Direktor Reinhard hat mich versprochen, ob dafür. Du gönnstet mich wohl nicht, fieser Peyers. Kömmst du nu oder nicht? Komm ins Wacker, Ding Amanda. Liebe Brüder, ich bin außer mir. Der Peter Bohm, den ich berühmt im Sturm gemacht habe, schreibt mir folgende wörtliche Ansichtskarte. Liebe Tino, wenn ich auch finde, dass zu Ihnen alles passt, so passt mir doch nicht alles. Sehr muss ich bitten, endlich meine Familie aus dem Spiel zu lassen. Ich lasse im Sturm den plattdeutschen Brief. Herzliche Grüße aus Hiddensee, Peter Bohm. Habt ihr Worte? Vielleicht irgendwelche Nordpol-Laute? Ich brauche sie, meinen Zorn abzukühlen. Käthe Parsenow an Karl Kraus. Brief vom 12. November 1911. Nach dem Erscheinen jedes neuen Briefes betrachtet man sich am Abend im Café des Westens mit neugieriger Aufmerksamkeit. Wer verbirgt sich hinter welchem Namen? Ist man vielleicht gar selbst zum Gegenstand der nicht immer schmeichelhaften Schilderungen geworden? Und wer steckt um Gottes Willen hinter dieser ominösen Briefschreiberin Amanda? Fragte mich gestern der GNU-Direktor, der natürlich wieder mal nichts wusste. Amanda, klärte ich ihn auf, ist direkt aus ihrem Theaterstück Die Wupper gesprungen, auf dessen Aufführung durch Direktor Reinhardt vom Deutschen Theater die Dichterin schon lange wartet. Die Figuren meines Stücks wollen leben, sagte mir Tino. So müssen sie eben ihren Mummenschanz einstweilen in meinen Briefen treiben. Verehrte Pelzvermummte, ich kam ins Café. Ich traute meinen Augen kaum. Saßen alle wieder ausgesöhnt beisammen. Ich schlich schnell an der versammelten Literatur vorüber. Rudi Kurz sprach gerade vom wilden Mythos meiner Wupper. Wie konnte ich je auf ihn schimpfen? Da hört sich doch alles bei auf. Soll noch einmal ein Mensch ein böses Wort auf ihn sagen. Addio. Heute traf ich den Bischof auf der Spreebrücke. Ich war von seinem plötzlichen Erscheinen sehr beglückt. Ich hatte den ganzen Tag wieder die unbegreifliche Angst und mein Herz zuckte kaum mehr. Und ich sah schon Farben, die nicht vorhanden waren. So stiegen wir herauf in des Bischofs Einsiedlerklause. Ich setzte mich in einen großen Stuhl und versuchte, noch nicht ganz beruhigt zu sein und betrachtete meinen Retter zwischen halbgeschlossenen Augen. Der Bischof hat Züge aus warm getöntem Stein. Seine Augen sind hartblau und manchmal stählern sich seine Brauen. Er begann, meine Hand zu streicheln. Ich beantwortete sie auch mit verlegenen Rauheiten. »Wo sind Sie jetzt augenblicklich?«, fragte mich der Bischof. Ich saß nämlich gerade am Ende einer rissigen Straße in Kairo. 4 Jahre zähle ich, im zerrissenen Kittel. Auf dem unfrisierten, geschorenen Kopf trage ich einen verschossenen Fez. Und meine Augen sind verklebt von 1000, aber 1000 winzigen Insekten. Er schenkte mir einen Piaster. Es war in Wirklichkeit ein goldener Pfennig, ein Glückspfennig. Ich ließ ihn tanzen auf der Innenfläche seiner Hand. Er wurde eine kleine, glühende Erdkugel, bis sie zur Erde fiel. Da haben wir uns geküsst. Herwart, findest du das schlimm? Ich bin misslaunt. Die Menschen, die ich für Menschen hielt, sind auch keine Menschen. Die Liebe erdrosseln sie mit ihrem Ehrgeiz. Und die Liebe, Herwart, du weißt doch, was ich von der Liebe halte. Wäre sie eine Fahne, ich würde sie erobern oder für sie fallen. Gute Nacht. Heute nur ein paar Neuigkeiten. Erstens. Dr. Alfred Döblin hat sich als Geburtstagshelfer und noch für alles niedergelassen. Auf seinem Schild in der Blücherstraße 18 am Halleschen Tor steht geschrieben, dass er Oberarzt am U-Bahn war. So eine Reklame. Zweitens. Leonard Frank hat wieder einen himmelblauen Mädchenleib gemalt. Nun glaube ich wirklich an seine Satanerie. Drittens. Kokoschka wird steckbrieflich verfolgt in der neuen freien Presse. Ein Holzhäuschenmodell soll er in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober einfach gestohlen haben. Ich lege hier sein Bild bei. Es ist dilettantisch gezeichnet und gerade seine charakteristischen Verbrecherzüge sind gemildert. Viertens. Jakob van Hoddes, der Rabe, ist mit einer Puppe durchgebrannt. Immer saß er schon im Sommer auf dem Sims vor dem Schaufenster bei Friedländer in der Potsdamer Straße 21 und schmachtete zwischen turmhohen Hüten und Rosenkapotten das süße Markiesechen an in den Pfauenpantöffelchen. Eine Seele, die für 60 Mark zu kaufen war. Fünftens. Caius Majus ist verschollen. Er darf nicht mehr ins Café kommen. Er soll sich das Leben genommen haben. Teilweise wenigstens. Sechstens. Das Café und alles, was drum und dran liegt, Berlin und Umgegend, grüßt euch Möwen. Karl Kraus an Herwart Walden. Brief vom 15. Oktober 1911. Ich bezweifle, ob dem Dichter Else Lasker Schüler mit der Drucklegung dieser Sachen ein Dienst erwiesen wird. Daher möchte ich Sie bitten, vielleicht bei Ihrer verehrten Gemahlin zu erwirken, meine Person, wenn es künstlerisch nicht unbedingt nötig ist, nicht mehr darin zu erwähnen. Herwart Walden an Karl Kraus. Brief vom 21. Oktober 1911. Meine Frau lässt Ihnen sagen, dass Sie Ihrer allergrößten Ausnahmeverehrung und allergrößten Achtung gewiss sein können, aber auch Ihres unbeugsamen Willens und Ihrer unerschütterlichen Stärke. Sie liebt es nun mal, nach Ihrer Sehnsucht die Leute zu kleiden, damit ein Spiel zustande kommt. Spielen ist für Sie alles. Herwart, Kurtchen, Kameraden, Brüder. Ruth machte mir den Vorschlag, für mich an Kokoschka zu schreiben. Er habe so reiche Gönner. Aber ich kenne ja ihren Stil und nahm ihr die Mühe ab. Sehr geehrter Herr Kokoschka, eigentlich sollte ich Ihnen böse sein, denn Sie haben es nicht einmal der Mühe wert gehalten, nachdem Sie stets die größte Gastfreundschaft in unserem Hause genossen haben, sich zu verabschieden. Aber man kann Ihnen nicht böse sein. Das sagte ich gestern noch zu Frau Else Lasker-Schüler, die sehr krank im Bett liegt. Schreiben Sie ihr doch eine Zeile, dass Ihnen Ihr Bild Freude gemacht hat. Sie ist doch so ein geliebtes, armes Geschöpf und hat so für Sie geschwärmt. Es geht ihr sonst auch gar nicht gut. Von mir weist sie jeden Happen zurück. Sie ist ja so eigensinnig. Aber könnten Sie nicht in zarter Weise etwas für sie bei ihren Freunden erzielen? Ich bitte herzlich um Diskretion, geehrter Herr Kokoschka. Sie wissen doch, wie empfindlich sie ist. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihre Jefta Elfriede Caro. Herwart, heute war der Bischof bei mir. Wir flüstern bei jedem Zusammensein leiser. Ich bin so empfindlich am Herzen und das sanfte Sprechen tut uns wohl. Herwart, du musst auch flüstern lernen. Man hört das Echo der Welt ganz deutlich. Wenn der Bischof und ich flüstern, werden die Wände leise und die Möbel erträglich, ihre Farben mild. Heute bekam ich eine Massenpostkarte aus dem Rheingold in Berlin. Liebe, beste Frau Lasker-Schüler, Sie werden von uns allen vermisst. Adolf Loos, Arnold Schönberg, Webern. Beste Grüße Ludwig Kainer, Ada und Emil Nolde. Bestens grüßt Albert Ehrenstein, Döblin, Erna Reis, Gustav Wallaschek, Hede von Trapp, William Bauer, Lene Kainer. Kurtchen, Herwart Walden. Also seid ihr doch wieder in Berlin? Ich habe das ganz vergessen. Lasst euch ja meine Briefe aus Norwegen nachschicken. Else. Hurra, lieber Herwart, hurra! Willst du im Sturm veröffentlichen lassen, dass sich alle Vertreter unseres gemeinschaftlichen Cafés melden mögen, die den Wunsch hegen, nicht mehr in den Briefen an euch erwähnt zu werden? Ich gewähre ihnen freien Abzug. Lieber Herwart, ich habe diese Nacht wieder verbummelt geträumt. Ich schlenderte über den Kurfürstendamm, wie ein Strolch angezogen in zerlumpten Hosen und grünlich abgetragenem Rock. Ich dachte nur stumpfe Dinge, auch war ich angetrunken, aus Traurigkeit. Der Wind heulte meine rote Nase an. Du kennst doch so einen Zustand, gemildert bei mir, wenn du verreist warst und wiederkamst und mich hier oben am Henriettenplatz trafst, als ob ich obdachlos sei. Internationale Postkarte. Lieber Herwart, ich bin sehr traurig. Ich höre den ganzen Tag weinen in der Stadt. Wie ich mich umdrehte, war ich es. Ich weine. Herwart, weil mir jemand böse ist. Lieber Herwart, liebes Kurtchen, sollte ich wirklich die Briefe vorgestern verwechselt? Den an euch, Peter Baum? Den Brief an Peter Baum euch etwa geschickt haben? Der Brief an Peter ging so. Peter, ich han mich dort mal wirklich verknallt. Rott ins Endweh. Du glaubst mich nicht mehr, Peter. Ewe etwas wirklich wahr. Und ich kann nicht mehr ob Arbeit gon in de Fabrik. Und Freden kann ich auch nicht mehr. Und ich berg immer meine Liebesschmerzen im Herzen in mein kariertes Kopfkissen. Ich möt immer hühlen, von wegen Kennst du Du kennst Rottens. Und klatschet nicht Herwart wer bitter. Und sei gegrüßt von deine Freundin Amanda. Unglücklicher Herwart. Der Peter hat mir hier auch den Brief, den ich an dich schrieb, zurückgesandt. Lieber guter Herwart. Bleib nur noch ruhig und wohlgemut im Eis. Du kommst desto frischer nach Haus. Du kennst mich doch. Du kannst ganz ruhig sein. Ich bin überhaupt den ganzen Tag über zu Haus und mache Weihnachtsbaum und abends zünd ich schon Kerzen an und singe Lieder, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ich bin wahnsinnig glücklich. Du siehst daraus, wie treu ich dir bin. Grüße Kurtchen, unseren Engel. Else. Wo du's nun mal weißt, ich bin heute zu Jefta Elfriede gerannt wie ein Primaner. Einer Frau wollte ich mein Herz ausschütten, aber sie glaubt mir nicht mehr. Erst wenn ich in 4 Wochen zu ihr käme mit dem gleichen Gefühl für ihn. Merk dir und Kurtchen bitte den Tag. Es war gestern, den 19. Dezember. Ich bin ja fest überzeugt, dass mein Herz mich nicht betrügt. Ich kann im Grunde bauen auf mein Herz. Käthe Persenow an Karl Kraus. Brief vom 23. Dezember 1911. Der Bürger nimmt's tatsächlich und zerreißt sich das Maul. Dabei ist doch alles Poesie, Luftsprung, Spiel im Spiel. Auch die Schar ihrer vermeintlichen Geliebten. In der Fantasie lebt sie unter den blauen Himmeln des Morgenlandes. Ist Herrscherin, ist Tino von Bagdad, ist der Prinz von Theben und kann machen, wie es ihr beliebt. Wir wissen, lieber Freund, wie sehr ihr die Poesie das Vehikel zur Befreiung aus dem Käfig der Realität ist. Lieber Herwart und liebes Kurtchen, dass eine Karte ironisch lächeln kann, hat mir eure bewiesen. Auch eine gewisse zuschauende Väterlichkeit geht von den abgeklärten, temperamentlosen Buchstaben aus. Lauter Greisenhaare. Es ist eine Frechheit von euch beiden, euch so erhaben über mein Geständnis zu benehmen. Else. Bitte lasst diese 2 Gedichte im Sturm drucken. Sie sind an Tristan. Vielleicht glaubt er dann. Bei Gedichten kann man nicht lügen. Wenn wir uns ansehen, blühen unsere Augen. Und wie wir staunen vor unseren Wundern, nicht? Und alles wird so süß. Von Sternen sind wir eingerahmt und flüchten aus der Welt. Ich glaube, wir sind Engel. Ich kann nicht schlafen mehr. Immer schüttelst du Gold über mich. Und eine Glocke ist mein Ohr. Wem vertraust du dich? So hell wie du blühen die Sträucher im Himmel. Engel pflücken sich dein Lächeln und schenken es den Kindern. Die spielen Sonne damit. Ja. Herr Wart, Tristan hat mir gesagt, er habe eine Braut. Ich will nun nie mehr über ihn sprechen. Wenn ich auch im Bilde lebe, Bild bin, meine Eindunkelung dir gegenüber macht mir schon lange Schmerzen. Wir können uns beide kaum mehr sehen, Herwart. Alle die Leute, die uns wieder zusammenbringen wollen, sind nichts weiter als Ölschmierer und Terpentinwäscher. Uns auffrischen wollen sie, über die echten Farben unechter, gezwungene Schmieren. Fälschung, verkitschte Auferstehung. Soeben kam eine Dame aus Prag, ich soll in ihrem Verein sprechen. Wo ich so viel umsonst schreibe, muss ich doppelt so viel für mein Sprechen beanspruchen. Ich habe 1.000 Mark verlangt, für meine Liebesgedichte 200 Mark besonders. Die Dame war ergriffen, aber sie will mit ihrem Verein über meine Forderung sprechen. Auch war ich äußerst pathetisch, zog meinen Königsmantel über die Schultern in Falten, in wilde Falten. Ich spreche überhaupt nicht mehr ohne Bezahlung, nur Bindewörter. Käthe Persenow an Karl Kraus. Brief vom 28. Januar 1912. Gestern in großer Runde im Café des Westens. Rudi, der Oberkellner, wieder sehr gütig. Übersah geflissentlich und ohne nachzufragen unsere schon vor Stunden geleerten Kaffeetassen. An einem der Nebentische saß Thomas Mann und betrachtete sichtlich konsterniert das Kommen und Gehen im Saal. Beim Hinausgehen hörte ich ihn seinen Begleiter fragen, »Wann arbeiten diese Leute eigentlich?« Ich wollte ihm antworten, »Indem sie, wie unsere Freundin Tino, genau jetzt ein Gedicht auf die Rückseite eines Telegrammformulars schreiben.« Ich glaube nicht, dass er mich verstanden hätte. Liebes Kurtchen, morgen komme ich in dein Büro, Potsdamer Straße 45, mit der Rechnung vom Klischee deines Bildes. Hoffentlich hast du dich getroffen gefühlt. Nota. Klischee 6 Mark. 2,20 Mark das Auto in die Klischeefabrik. 3,50 Mark mit Trinkgeld das Diner bei Kempinski und für 50 Pfennig Fachinger. Bei Kranzler trank ich Schokolade für 50 Pfennig und aß für 75 Pfennig Törtchen, die alt waren. Nahm dann wieder ein Auto in die großen Rosinen. Mein Hart spielte famos. 30 Garderobe, 60 Foyer, Lachsbrötchen. Nahm dann ein Auto, raste ins Café des Westens, dich und Herbert abholen, traf euch nicht, fuhr schließlich im selben Auto heim, kam aber zu spät, musste den Portier herausklingeln für 25 Pfennig. Bitte zähle die Summen zusammen, irre dich nicht, lass dein Gemälde einrahmen in Watte, dich einsalzen, wo der Pfeffer wächst. Ich grüße dich, Else Lasker-Schüler. Herbert, gestern war ein Monstrum im Café mit orangeblonden, angesteckten Locken und wartete scheins bis Mitternacht auf dich, Herbert. Leugne nur nicht, du kennst sie. Sie sprach genauso im Tonfall wie du, überhaupt ganz in deiner Ausdrucksweise. Nachher ging sie in die Telefonzelle. Ich und Zeugen hörten sie unsere Nummer rufen. Aber deine Sekretärin musste wohl schon gegangen sein, denn das Monstrum stampfte so wütend mit dem Fuß, dass die gläserne Tür des kleinen Kabinetts klirrte. Und so stampfen nur Verhältnisse. Es wäre doch eine Gemeinheit von dir, wenn du mir untreu wärst. Lieber Harvard, ich höre, du hältst einen musikalischen Vortrag bei Caius Maius im Kabarett Gnu. Ich weiß noch nicht, ob ich kommen kann. Es hat jemand herumgebracht, seitdem du eines deiner Lieder einer anderen gewidmet hast als mir, interessieren mich deine Vertonungen nicht mehr. Jemand hat nicht ganz Unrecht. Ich glaubte immer, du könntest nur meinen Glanz aushalten, dass keine blasse Sehnsucht in dir stecke. Käthe Parsenow an Karl Kraus. Brief vom 12. Februar 1912. Sie sagt, mit Walden kann sie, wenn überhaupt, nur noch über Redaktionssachen sprechen. Sie wirft ihm weniger Ehebruch als Fahnenflucht vor. Aus Verliebtheit macht man ihrer Ansicht nach Poesie. Und jetzt macht Walden ernst. Er hat sich, man kann es nicht mehr übersehen, aus Schweden eine Dame mitgebracht, die erhebliche Ansprüche auf ihn geltend macht. Ich gehe jetzt seltener ins Café. Ich kann es nun auswendig. Es ist ja nicht allzu schwer zu lernen. Internationale Cafés sind schwerer zu behalten. Ich plaudere wieder so vor mich hin wie verblühen. Ich habe alles abgegeben der Zeit, wie ein voreiliger Asket. Nun nimmt der Wind noch meine letzten herbstgefärbten Worte mit sich. Bald bin ich ganz leer, ganz weiß. Schnee, der in Asien fiel. So hat nie die Erde gefroren, wie ich friere. Ich bin verweht und vergangen. Aus meinem Gebein kann man keinen Tempel mehr bauen. Kaum erinnere ich mich noch an mich, wenn mir nicht alle Winde ins Gesicht pfiffen. O, du Welt, du Irrgarten, was soll ich noch hier unten, daran kein Stern hängt? Lieber Herbert, es hilft dir nichts. Ich sende dir diesen Brief so lange, bis du ihn im Sturm veröffentlichst. Ein paar Tage vor Weihnachten forderte Direktor Reinhardt mein Schauspiel Die Wupper ein. Es liegt noch nicht 2 Monate in seinem Haus. Mein Schauspiel hat Leben. Meine Geschöpfe möchten weiter leben. Nun wird mein Schauspiel eine Geisel in Reinhardts Händen. Er wird meine Dichtung ins Feuer werfen oder sie mir mit ein paar Phrasen seiner Sekretäre wiedersenden. Gleich viel. Ich will keine Rührung noch Sentimentalität aufkommen lassen. Herr Wart, ich muss meine Dichtung opfern, indem ich Direktor Reinhardt die Wahrheit sage. Die Aufführung des Jedermann ist eine unkünstlerische Tat. Eine schmähliche. Von ihm zumal, der in Wahrheit mit Bewusstsein nicht fehlgreifen kann. Hat Reinhardt Geld nötig? Warum rauben es nicht seine Leute für ihn? Sie sollen den Westen der Stadt plündern für ihren Kaiser. Kassenschränke sind nicht zu unterbilden, wohl aber eine Zuhörerschaft, es sind talentvolle Zuhörer darunter, wackelköpfig durch ein Irrspiel zu machen. Solche Geschenke darf sich Reinhardt nicht erlauben. Draußen tobten die Sozialdemokraten. Es war am Tag der Wahl. In mir stürmte eine stärkere Revolution. Es fiel am Abend meine letzte Hoffnung. Die Aufführung meines Schauspiels unter dem Können Reinhardts, das ich in so vielen Aufführungen bewunderte. Ich fordere mit diesem Brief meine Arbeitersage die Wupper zurück. Der Prinz von Theben wirft die letzte Fessel von sich. Liebe beide, als ich heute Morgen aufstand, kroch eine kleine Sonne auf meinem Fuß und spielte mit ihm wie eine bunte Eidechse Ringelrangel. Ich bin sehr glücklich heute. Mein Zimmer ist süß. Die kalte Luft, die durchs Zimmer dringt, schmeckt süß. Und mein Schrank enthält lauter süße Feierkleider. Ein goldenes, ein palmenfarbenes und ein Kleid aus Kristallseide. Das klingt. Und meine Kriegsgewänder sind friedlich. Die weite, schwarzseidene Hose schmücken süße Perlenborden. Und aus den Muscheln meines Gürtels begegnen sich Schnecken und strecken ihre kleinen Korallenhörnchen entgegen. Allah macha! Es sind alles Muscheln, die ich am Strand des Nils auflas. Und in der Kriegstasche, zwischen den wilden Schalen harter Früchte, finde ich verzuckert Rosen, die süß zu essen sind. Ich bin verliebt. Statt mir telegrafisch zu antworten, fragt ihr mich, wer er ist. Aber ich habe schon einmal betont, ich sage nichts Genaues mehr. Er ist groß und schlank, und wenn seine Augen sich glücklich auftun, blühen sie wie ein Kornblumenfeld. Ich habe ihm gesagt, jedes Mal, wenn er seine Augen lächelnd öffnet, schenke ich ihm einen Palast oder einen goldenen Palmbaum oder eine Handvoll schwarzer Perlen oder ganz Asien. Ich muss euch noch was Merkwürdiges erzählen. Er bat mich, er drängte zärtlich zu gehorchen, so ging ich am selben Abend nicht mehr ins Café. Am anderen Abend war ich wieder dort. Er war sehr traurig, als er da sagte, er hätte eine Schlacht verloren. Mich bekümmert's. Er sollte alle Schlachten gewinnen. Und wenn ich ihm helfen sollte, mir den Kopf abzuschlagen. Oder meint ihr, ich ginge auch ohne Kopf ins Café? Sagt ihr beide, kann mir das Café nun schaden oder nicht schaden? Soll ich mich nun von ihm trennen und ins Café zurückkehren oder soll ich bei ihm bleiben? Er hat das schönste Profil, das ich je gesehen habe. Wem soll ich es anvertrauen wie dir, Herwart? Die anderen sind ja alle Philister. Wir sind ganz lila. Wir sind Gladiolen, wenn wir uns küssen. Er geleitet mich in die Himmel Asiens. Wir sind keine Menschen mehr. Du erzählst mir nie etwas, Herwart. Oder lasse ich dich nicht zu Wort kommen? Oder hast du noch immer nicht vergessen, dass wir verheiratet sind? Ich muss viel denken. Ich habe auch wieder viel Angst. Und mein Herz spüre ich immer so komisch. Ich kann nachts nicht schlafen und träume mit offenen Augen Wirklichkeiten. Ich erlebe alle Arten des Herzens, nur den Bürger nicht. Oh, die Herzensangst, wenn es versinkt in einen Wassertrichter. Oder zwischen Erde und Himmel schwebt in den Zähnen des Mondes. Oder es einsinkt. Oh, der Augenblick, wenn meine Stadt Theben, Bagdad einsinkt. Lebe wohl. Ich will noch an den Dalai Lama schreiben. Sehr verehrter Dalai Lama, ich werde so lange an das rote Tor Ihrer Fackel rütteln, bis Sie mir öffnen. Ich habe ein neues Gedicht. Ein neues Gedicht habe ich gedichtet. Ich habe es mir in den Kopf gesetzt. Es muss in Ihre Fackel hinein. Es hilft mir kein Himmel. Es muss in Ihrer Zeitschrift gedruckt werden. Ob Sie sie jetzt alleine schreiben oder nicht, ich lasse mich nicht darauf ein. Es muss sein. Ihre Fackel ist mein roter Garten. Ihre Fackel trug ich als Rose über meinem Herzen. Ihre Fackel ist meine rosenrote Aussicht, mein roter Broterwerb. Sie haben nicht das Recht, von nun an allein die Fackel zu schreiben. Wie soll ich mich weiter rot ernähren? Wir grüßen Sie. Ich, der Prinz von Theben, und meine schwarzen Diener Osman und Tekofi, der Häuptlingssohn. Ich habe bald nichts mehr zu sagen, Herwart und Kurt. Mir ist allzu lange wieder in Berlin schon und meine norwegischen Briefe neigen sich dem Ende zu. Ich kann bald nicht mehr leben unter den Menschen. Ich langweile mich so überaus, über alle hinaus und hin. Ich sehe kein Ende mehr und weiß nicht, wo es aufhört, sich zu langweilen und traurig zu sein. Er, der Prinz, spricht meine Gedichte, dass sie über alle Wege scheinen. Immer allen Gestalten, die da wandeln, ins Blaue oder ins Ungewisse voraus. Käthe Parseno an Karl Kraus. Brief vom 18. März 1912. Unserer Freundin geht es schlecht. Gestern besuchte ich sie in ihrer Parterre-Wohnung in der Katharinenstraße in Hallensee. Tino lag in Decken gehüllt und wieder leidend im Bett. Das geht nun schon seit 3 Wochen so. Im Zimmer war es so kalt, dass an den Fenstern Eisblumen wuchsen. Sie sagt, das Gas wäre abgestellt, weil sie die Gasrechnungen nicht mehr zahlen konnte. Außerdem hatte sie den ganzen Tag nichts außer Erbsen gegessen. Sie musste Paul aus finanziellen Gründen aus Schloss Treptow, wo er sich gut eingelebt hatte, herausnehmen und nach Hause kommen lassen. Nun ist er schon seit Wochen wieder in Berlin. Wie Sie wissen, ist er unehelich. Sie trägt die Sorge für ihn inzwischen wieder ganz allein. Karl Kraus in der Fackel vom 3. April 1912. Spendenaufruf. Else Lasker Schüler sucht 1.000 Mark zugunsten der Erziehung ihres Sohnes. Eben regierender Prinz in Theben geworden. Es lebe die Hauptstadt und mein Volk. Ich werde in meiner Stadt erwartet. Kostbare Teppiche hängen von den Dächern bis auf die Erdböden hernieder und rollen sich auf und wieder zusammen. Meine Diener liegen schon seit Sonnenaufgang vor mir auf den schwarzen Bäuchen und werden am Abend unter die Leute gehen, sie das Wort Hoheit lehren, bis das Wort tanzt in ihren Mündern. Ich bin Hoheit. Aber mich schmerzt diese Ehrung, denn ich kann nicht in meine Stadt zurück, ich habe kein Geld. Ich habe nicht einmal eine Damasthaut mehr. Meine elenden Füße sind zerrissen. Ich sehe selbst mit Verachtung auf meine eigene Hoheit herab. Herwart Walden an Karl Kraus. Brief vom 4. November 1912. Meine Ehe mit Else Lasker Schüler ist gestern rechtskräftig geschieden worden. Ich hoffe, dich haben meine Briefe nicht gelangweilt. Oder hat Kurtchen oft gegähnt? Nun bin ich ein durchsichtiges Meer ohne Boden. Ich habe keinen Halt mehr. Du hättest nie wanken dürfen, Herwart. Herwart, warst du mir treu? Ich möchte aus Geschmacksgründen in deinem Interesse, dass du mir treu warst. Nach mir durftest du dich nicht richten. Ich habe den Menschen nie anders empfunden wie einen Rahmen, in den ich mich stellte. Manchmal, ehrlich gesagt, verlor ich mich in ihm. 2 waren aus Gold. An dem einen blieb mein Herz hangen. Hast du mich geliebt, Herwart? Wer hat mich geliebt? Ich würde mich im selben Augenblick zu seinen Füßen niederwerfen, wie vor einen Fels, wie vor einen kostbaren Altar. Ich, der Prinz von Theben. Ich gehe in den tiefsten Wald. Was ich tue, ist wohlgetan. Ich zweifle nie an mir. Ich lege mich unter die großen Bäume und strecke mich in ihren Wurzeln, die sich immer umhalten wie knorpelige Schlangen. Ich höre nicht mehr das Schellengeläute in meinen Ohren. Jeder Herzschlag war ein Tanz. Ich kann nicht mehr tanzen. Ich weine. Schnee fällt auf meine weinenden Augen. Ich richte mich noch einmal auf, stoße meine wilden Dolche alle in die Erde. Eine Kriegsehrung zu meinem Haupte. Mein Herz niemandem. Mein Herz. Ein Liebesroman mit wirklich lebenden Menschen. Von Else Lasker-Schüler. Bearbeitung Regine Arem. Mit Kathleen Gavlich sowie Britta Steffenhagen, Adam Nüm und Peter Martitsch. Ton Martin Selig und Susanne Bronder. Assistenz Silvia Vormelker. Musik Michael Rodach. Regie Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015. Am kommenden Samstag hören Sie Die Reise des Giuseppe Mastorna. Das Hörspiel basiert auf einem Drehbuch des italienischen Regisseurs Federico Fellini und dreier weiterer Autoren. Der Film wurde nie gedreht. Fellini erzählt von dem Cellisten Giuseppe Mastorna, dessen Flugzeug während eines Gewitters notlanden muss, und zwar mitten im Zentrum einer Stadt. Hier geschehen Mastorna seltsame Dinge, Menschen aus der Vergangenheit erscheinen, und er gerät mehr und mehr in einen albtraumhaften Strudel, in dem sich die Grenzen zwischen Leben und Tod verwischen. Ich muss unbedingt zum Flughafen. Ich gehöre zu der Gruppe von Passagieren, die gestern Abend wegen eines Schadens an der Maschine hier in dieser Stadt gelandet sind. Es hat keinerlei Maschinenschaden gegeben. Wie bitte? Die Landung in der Stadt war vorgesehen. Wie heißen Sie, Signore? Mastorna. Giuseppe Mastorna. Ich bin Cellist. Ich habe heute Abend ein Konzert in Florenz. Ich muss unbedingt vor Mittag nach Italien zurück. Wir haben am Nachmittag eine Probe. Ach ja, hier ist mein Pass. Danke. Haben Sie keine sonstigen Ausweise? Damit kann ich Ihre Identität nicht feststellen. Wie soll ich das verstehen? Es ist ja nur ein Pass. Aber das ist mein Pass. Ordnungsgemäß unterschrieben. Welche Art von Autorität vertreten Sie überhaupt, wenn Sie keine Pässe anerkennen? Aber Giuseppe, beruhige dich doch, mein Lieber. Was machst du denn hier? Was willst denn du? Sag nur, wo du hin willst. Kann ich? Sie werden sich damit zufrieden geben und dir helfen können. Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Mir ist so... Setz dich, Giuseppe. Setz dich. Ich hab's doch schon gesagt. Wenn Sie wollen, kann ich Sie zum Bahnhof mitnehmen. Ich fahre sowieso in die Richtung. Das ist aber sehr liebenswürdig von Ihnen. Na, dann mal los. Die Reise des Giuseppe Mastorna von Federico Fellini, Dino Buzzati, Brunello Rondo und Bernardino Zapponi. Am 25. Januar um 15.05 Uhr hier auf Bayern 2. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter bayern2.de und den Hörspielpool mit zahlreichen BR-Stücken gibt es unter hörspielpool.de. Dort können Sie sich auch für unseren wöchentlichen Newsletter mit aktuellen Hörspielempfehlungen anmelden.